Der Sprecher des Nationalen Vereins der USA-Koreaner gab am 5. August eine Erklärung und der Vorsitzende der Japan-Koreaner-Zweigstelle der Auslandsdirektion der gesamten Nationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, Mitglied des japanischen Vorbereitungskomitees für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten in Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel am 8. August eine Stellungnahme ab. Sie kritisierten darin das südkoreanische Bakune-Regime, das die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel verhindert.